Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Wir steigen gleich ein. Ja, die Kollegen haben gemeint, ich soll mir eine Frage an Sie überlegen. Ah, die sind toll, gell? Ja. Und die habe ich mir überlegt und die ist trivial und doch so schwer. Wie kann ich es schaffen, meine Entscheidungen einfach mal zu treffen und nicht an jeder Entscheidung so viel rumzudenken und so kognitiv immer an Entscheidungen ranzugehen, meinen Gefühlen zu trauen. Mhm. Mhm. Ja, klingt gut. Also die Frage klingt theoretisch sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch so ein bisschen Fleisch und Butter bei die Fische. Okay. Wie alt sind Sie? 43. Das heißt, Sie haben ja doch schon viele Lebensentscheidungen getroffen. Für eine Partnerschaft oder gegen eine Partnerschaft, für Kinder oder gegen Kinder, für eine Verabschiedung des Elternhauses oder, also vieles ist ja schon passiert. Wie leben Sie so? Wie kann ich mir das vorstellen? Also so, wenn Sie so die Entscheidungen so aufzählen, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass ich nicht wirklich die Entscheidung getroffen habe, sondern ich habe sie treffen lassen. Also das ist vielleicht auch ein Thema meiner Reflexion. Mhm. Also so wie ich meine Vergangenheit so angucke, dass ich mir zwar bewusst bin, dass ich sicher auch eigenständige Entscheidungen getroffen habe, aber vielleicht einfach so im Rückblick mit manchen Entscheidungen ein bisschen unglücklich bin. Also das heißt, dann würde sich die Frage verändern und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, war sie ein Griff in den falschen Mustopf des Glücks. Ja, das ist halt die Frage der Interpretation. Also ja, genau. Wer hilft Ihnen denn gerade dabei, alles so negativ zu interpretieren? Ja, vielleicht der Vergleich mit meiner Umwelt. Also mit 43 gucke ich so ein bisschen rum, was hast du mit deinem Leben gemacht, was haben andere so gemacht, und da habe ich so einen Eindruck, als ob ich es geht mir gar nicht darum, dass ich nicht mithalten kann, weil es ist ja kein Rennen, also zumindest empfinde ich es nicht so, aber dass Dinge, die ich bei anderen sehe, ich gerne hätte, aber ich eben nicht habe und dann auch gar nicht auf die Dinge sehen kann, die ich eigentlich für mich doch erreicht habe und die vielleicht andere nicht haben. Neigen Sie, wenn Sie so Vergleiche ziehen oder wenn Sie gerade so eine Phase haben, das zu hinterfragen, neigen Sie in so einer Stressphase zum Nölen? Ja, aber das Dumme ist, dass ich nöle dann nur mit mir. Mhm. Also das bekommt dann eigentlich kaum jemand mit. Mhm. Und Sie haben aber auch die andere Seite, wenn die Stressphase vorbei ist. Was ist denn das Gegenteil von Nölen für Sie? Sich vor den Spiegel hinzustellen und zu sagen, hey, eigentlich habe ich ja ganz schön tolle Sachen schon gemacht. Also das hieße, das Gegenteil von Nölen wäre Glücksmomente oder was wäre das? Weil fühlen tun sie sich bei Nölen auch. Ja. Meinen Gefühlen trauen ist immer so eine Wunschvorstellung, weil damit verbunden ist, ich bin dann glücklich, frei, begehrt, reich, der Millionär guckt um die Ecke und weiß der Kuckuck was. Aber man kann auch seinen Nölen den Gefühlen trauen. Was ist denn der Vorteil des Nölens? Beides wäre mir wichtig, hinzuschauen, was wäre das Gegenteil des Nölens, weil Nölen ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl der Unzufriedenheit, dass sich knarzig fühlen. Angenommen, Sie würden diesem Gefühl auch trauen. Angenommen, Sie würden auch dieses Gefühl annehmen. Was hätte dann dieses Nöle-Gefühl für Vorteile? Dass man weiß, dass es nicht der Dauerzustand ist, sondern dass es eben nur so ein zeitweises Ding ist. Ein anderer Vorteil wäre zum Beispiel auch, und das halte ich für eine hohe soziale Kompetenz oder überhaupt für die Kompetenz, zu hinterfragen. Was angenommen, wir würden dieses Nölen als Hinterfragen verstehen. Mhm. Was hätte das für Vorteile für Sie? Also ich empfinde das Hinterfragen, das empfinde ich jetzt nicht als einen Vorteil. Ich empfinde das Hinterfragen als genau das, was mich am Treffen von Entscheidungen ja oft behindert, weil ich einfach Dinge... Dann müssten wir aber in Frage stellen, dass ein wesentlicher Charakterzug von Ihnen, der Sie so lange begleitet, dass Sie den sozusagen als nutzlosen Appendix mit sich rumgeschleppt haben. Lieber würde ich mir noch mal anschauen, ob es vielleicht doch nicht so nutzlos ist. Also, dass Sie ihn gerne abschneiden würden, wegwerfen, das habe ich begriffen. Aber bevor wir das tun oder bevor wir ihn verabschieden, würde ich mir doch noch mal anschauen, dass so eine wache Frau, wie Sie das sind, so eine, die so eine emotionale Wärme ganz tief hinten in ihrer Stimme hat, so die so hell wach ist, die diese wachen Sinne hat, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie etwas Sinnentleertes über so lange Jahre mit sich rumschleppt. Und hinterfragen, abzuwägen, beides, die Alternativen, zwischen denen ich mich zu entscheiden habe, abzuwägen, mag quälend sein, gehört aber auch zu unseren Grundgefühlen dazu. Und lass Sie uns doch einfach mal kurz begrüßen. Was machten Sie für einen Sinn? Ich denke mal, dass das viel Schutz für mich eigentlich auch immer war. Das war ein Schutz. Mhm. Also ein guter Schutzfilm. Und welche Kompetenz ist Ihnen in diesem Schutz gewachsen? Ja, dass ich auf mich aufpassen kann. Ganz genau. Und damit haben wir schon mal eine Würdigung. Mhm. Ich kann gut auf mich aufpassen. Und das gehört zu einem ganz hohen Versorgerstatus. Und wenn wir jetzt diese Kompetenz, ich kann gut auf mich aufpassen, weil ich hellwach in der Birne bin, weil ich alle Sinne weit aufgeschlossen habe, wie können Sie diese Kompetenz, wie soll ich das sagen, weiter nutzen, also in einer erweiterten Form nutzen, als Sie sie bislang genutzt haben? Ja, dass ich sie halt nicht nur bei mir anwende. Zum Beispiel. Also ich bin an sich schon jemand, der auch mit Vorsicht und mit Acht auf andere aufpasst. Ganz genau. Das wäre die Erweiterung. Und die Gelegenheit habe ich im Moment halt nicht, weil ich natürlich schon im Alltag, aber ich lebe halt alleine und das vermisse ich halt. Mhm. Also das hieße, die Kompetenz, die Sie in diesem Nölen entwickelt haben, heißt, ich kann mich schützen. Mhm. Und die Kompetenz in diesem Schutz heißt, ich kann gut auf mich aufpassen. Ich kann sorgfältig beobachten. Und in dieser Beobachtung fallen ja eigentlich schon Kriterien, nachdem ich mich entscheide. Und ich kann diese Kompetenz weiten, indem ich sie auch bei anderen nutze. Jetzt sagen Sie, klingt ja saugut, ich bin bloß alleine. Mhm. Jetzt schauen wir mal, wer Ihnen am nahesten steht. Wir schauen, wie die Kompetenz da ausschauen könnte. Wer steht Ihnen nah? Ja, das ist, glaube ich, ein echtes Thema. Also in meiner Familie war das halt so, habe ich die Nähe eigentlich nie empfunden. Und dann üben wir. Wir wollen ja jetzt. Genau. Wir wollen ja jetzt die Kompetenz, die Sie so lange gestellt haben, wollen wir ja jetzt heute. Wir üben. Mhm. Bei wem scheint es Ihnen am leichtesten zu sein von Ihrer Ursprungsfamilie? witzigerweise eigentlich mit meiner Mutter, mit der ich so viele, viele Jahre so viele Schwierigkeiten hatte, da geht es in letzter Zeit eigentlich immer besser. Wie sehe das aus, auf sich aufzupassen und damit auch auf andere aufzupassen? Ja, sorgfältig für sich zu sein und damit auch für andere. Achtsam zu sich zu sein und zu anderen. Wie sehe das aus bei Ihrer Mama? Dass ich einfach, ich ruf recht regelmäßig an, guck, wie es ihr geht und merke halt einfach, dass ihr das auch gut tut, dass ich mich um sie kümmere, ohne dass ich sie bekümmere, sondern dass halt jemand da ist, auf den sie sich verlassen kann. Und wenn wir es mal nicht so tierisch ernst, es klingt sehr schön, ich spüre auch, dass Sie bewegt sind, das merkt man Ihrer Stimme an. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen, Schutz ist nicht nur was Tragisches, Ernstes. Kinder schützen sich, indem sie Nonsens machen. Kinder schützen sich, indem sie im Wald ein Lied singen und sagen, ich habe gar keine Angst. Wenn wir das, was sie als so hohe Kompetenz erworben haben, auf ein bisschen aufputschen, also nicht nur, das klingt so klug, wie Sie den Kontakt, diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Seien Sie doch mal kindlich, übermütig, achtsam mit Ihrer Mama. Das ist jetzt eine ganz schwere Aufgabe, ich weiß. Oh Gott. Ja, das üben wir jetzt. Und das mit meiner Mutter, die gar nicht so unähnlich ist wie ich. Das haben Sie sich ausgesucht. Ganz genau. Wie sieht dann die Achtsamkeit von einer gerade erwachsen gewordenen 43-Jährigen mit einer Mama, die wesentlich älter ist, wie sieht diese vitale Achtsamkeit, das ist, glaube ich, das, wenn man das aufs Erwachsenenleben adaptiert, wie sieht die aus? Ja, dass halt nicht so die Sorge das Thema ist, dass ich irgendwie nicht Angst habe um meine Mutter, sondern dass ich ein wirkliches Interesse dran habe, dass ich halt sage, oh, wie geht's dir, was hast du gemacht? Und nicht so, oh, hoffentlich ist nichts. Genau. Aber das mache ich. Wunderbar. Und jetzt machen Sie es mit sich selber. Das wird das Schwierigste sein. Dieses Pfeifen im Wald, dieses so tun als ob, dieses Nonsens. Alles das, was Kinder in ihrem Schutz leben, laden wir dazu ein. Jetzt sind sie es mit sich selber. Ich kann eigentlich ganz gut blödeln. Dann blödeln wir uns mal gerade durch diese nöhlende Phase hinweg. Wie sehe da die Achtsamkeit sich selber gegenüber aus? Ja, dass ich halt auch das anerkenne, dass ich eigentlich schon irgendwie gar nicht so schlecht bin. Dann machen wir, na, legen wir noch einen drauf. Brikette ist schon ganz gut, aber das zweite legen wir noch drauf. Ja, dass ich eigentlich ganz gut bin, so wie ich bin. Legen wir noch einen drauf. Das klingt schon verdammt gut. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich super bin, da gibt es noch ein paar andere Dinge, aber... Och, ich finde, phasenweise sollte man das wirklich so ausrufen dürfen. Also gestern bin ich auf eine Party gegangen, auf eine kleine Party, und da habe ich, bevor ich gegangen bin, in den Spiegel geschaut und mal gedacht, passt schon, schaut ganz gut aus. Und das machen wir jetzt mit der Achtsamkeit, die sie begleitet, mit der Sorgfaltspflicht, mit dem auf sich aufpassen, mit der Leichtigkeit, die Kinderschutzfilme noch haben. Wie könnte dann der Satz ausschauen, wenn Sie abends rausgehen und in den Spiegel schauen? Wie wäre das Selbstbildnis? Es tut dir da draußen keiner was. Ganz genau. Es tut mir auch wirklich draußen keiner was. Ganz genau. Es kann mir keiner was tun. Im Gegenteil vielleicht. Vielleicht will man sogar jemand was Gutes. Ganz genau. Und eigentlich gibt es schon ein paar Leute, die mir was Gutes wollen. Und all das steht in dem Spiegel. Und Sie merken, dass das, was Sie als jahrelang als ungeliebtes Gefühl in die Ecke gestellt haben, dass das ein ganz reiches Gefühl ist, dieses Nölen, was wir nur angereichert haben auf das Niveau einer 43-Jährigen und angereichert haben mit der vitalen Kraft, die die Kleine auch noch hatte. Ich würde gerne den Satz nochmal hören. Mir kann keiner, ist der humorvollere Satz. Und der geliebte Satz zu sich selber ist, draußen wartet jemand, der dich lieb hat. Oder wie wäre der Satz? Da, vielleicht, ja, dass da eigentlich müssten da ganz viele warten. Die müssten ja förmlich Schlange stehen. Die wissen bloß noch nicht, was sie verpassen. Und jetzt haben Sie die ganze Kraft eines Kindes, das sich wunderbar zu schützen gewusst hat. Ich tue so, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dass da eine ganze Schlange ist. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wen ich aus der Schlange nehme. Und das ist ein gutes Gefühl. Und das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu übermitteln. Dieses Nölen ist etwas, was wir nicht wollen. Und es ist aber nur im Kombipack zu haben mit diesem, was Sie eben entwickelt haben. Dieser Achtsamkeit auch für sich selber. Ja, ich weiß, wenn ich rausgehe, ich werde geliebt. Und ich glaube, das ist das stärkste und beste Selbstgefühl, was Sie sich selber eigentlich durch dieses Nölen oder im Kombipack mit dem Nölen sich selber schenken können. Wer nicht nölt, wird, glaube ich, auch nie diese tiefe Liebe spüren können. Ich glaube, das sind beide Seiten der Medaille, die wir brauchen. Ich glaube, nachdem ich super nölen kann, kann ich auch wahrscheinlich das andere ganz gut. Ich bin sehr zuversichtlich. Und als gutes, immer wieder gutes Moment ist, dass Sie es nicht nur mit sich selber ausmachen, sondern dass Sie es vielleicht auch mit Ihrer Mama ausmachen. Sie werden erstaunliche, also da traue ich mich fast mit Sicherheit zu sagen, dass Sie ganz erstaunliche Dinge entdecken werden, weil auch Ihre Mama schützt sich mittlerweile. Und wenn Sie beide die Medaille wenden, werden Sie beide was, weiß ich nicht, was Überbordendes entdecken, was auch immer. Ich glaube, das habe ich ein bisschen schon mit meiner Mutter ausprobiert und es hat auch schon ein bisschen funktioniert. Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Wie war nochmal der Satz zu sich selber? Sie gehen aus dem Haus, Sie schauen sich nochmal in den Spiegel. Und draußen warten, stehen die Schlange. Jetzt stellen Sie sich mal vor, einfach nur mal in der Fantasie. Und auch das ist wieder die Kehrseite der Medaille, weil auch das Nölen ist nicht eine Realität, sondern ist der Umgang, den wir mit uns selber haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie die Medaille umkehren können und mit diesem Satz rausgehen können. Stellen Sie vor, Sie sind Mutterseelenallein in einer Menschenmenge. Sie sind Mutterseelenallein auf einer Party. Oder Sie sind tatsächlich Mutterseelenalleine, irgendwo auf der Straße. Und Sie haben diesen Satz, ich gehe und es wird eine Menge sein oder es werden Menschen sein, es werden welche da sein, die mich lieben werden. Dann kann ich am Samstag im kommenden anwenden, weil da gehe ich auf eine Party, wo ganz viele Leute sind und wo ich niemanden kenne. Und die warten schon alle, ohne es zu wissen. Und Sie wissen, dass Sie in dem Augenblick einen erwachsenen Schutzfilm haben. Den Sie Ihrer Kleinen zu verdanken haben, die sich erstmal mit Nölen geschützt hat. Und diese Kompetenz zapfen Sie an und Sie schützen sich jetzt mit diesem Glauben an sich. Und dann sind Sie eins. Nicht etwas, was Sie verlernen müssen, nicht etwas, was Sie neu lernen müssen, sondern was Sie längst sind. Danke für den Blick. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo. Du oder sie? Du. Und du mir auch. Also wir beide du? Okay. Weil ich lese, dass du 18 bist und dann liegt mir das einfach so auf der Zunge. Du erzählst mir ein bisschen? Ja, zunächst möchte ich dir eine Frage stellen, und zwar, wie verantwortlich sind Kinder für ihre Eltern? Ja. Mit diesem Problem kämpfe ich mich zurzeit herum. Okay, sagst du mir ein bisschen mehr? Und zwar, meine Eltern, die haben Probleme und die, sie sind quasi kurz davor, sich zu trennen. Es ist quasi so, die sind ziemlich alt. Meine Mutter ist 57 und mein Vater ist 67. Die haben quasi ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Die sind seit 40 Jahren zusammen und liiert. Und jetzt auf einmal sagt sie, sie möchte ihn nicht mehr sehen. Sie verstößt ihn quasi, weil sie durch diese Ehe seelisch kaputt geht. Und er tut mir einfach nur wahnsinnig leid. Er macht aber auch keine Anstalten, die Punkte, die sie an ihm nicht mag, zu ändern. Und er ist quasi lethargisch und inaktiv. Und jedes Mal, wenn ich versuche, mit ihm zu reden, dann wehrt er es ab, wechselt auf ein anderes, unwichtiges Thema. Und also ich komme nicht wirklich an ihn ran. Und er versucht nicht, sie zurückzugewinnen. Aber er sagt auch nicht, okay, ich ziehe zu Schlussstrich, diese Frau gehört nicht mehr zu meinem Leben, sondern der macht da so eine Gratwanderung zwischen diesen beiden eigentlich sinnvolleren Dingen. Und wenn ich mit ihr versuche zu reden, dann, das funktioniert auch nicht, weil sie nimmt mich einfach nicht ernst. Für sie bin ich ihre kleine pubertierende Tochter. Und eben weil sie mich dann so als, nicht wirklich Menschen, der eigenständig denken kann, niedermacht, überreagiere ich dann meistens, wenn ich mit ihr rede. Und das funktioniert also überhaupt nicht, was ich da versuche. Und diese ganzen Lösungsansätze, ich scheitere da jedes Mal und ich versuche eigentlich irgendwie meinem Vater da zu helfen, aber es funktioniert nicht. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Nee, okay. Es berührt mich sehr. Okay. Ich versuche es jetzt in so ein Bild zu bringen, was ich mir so aufdrängt. Wenn ich mir vorstelle, du bist die einzige Tochter? Nein, ich habe eine Schwester, die ist aber viel älter als ich. Also sie ist 17 Jahre älter als ich. Mhm. Die wohnt auch nicht mehr zu Hause und die bekommt es auch gar nicht so mit. Aber also wenn sie mit den beiden zu reden versucht, endet das genauso wie bei meinen Versuchen. Ich stelle mir so ein, also symbolisch eure Familienstimmung so vor, dass es drei Räume in eurer Familienwohnung gibt. Das ist einfach ein Bild, drei Räume. In dem einen Raum wohnt deine Mama. Mhm. In dem anderen Raum wohnt dein Papa. Und dann gibt es noch einen dritten Raum. Wer mag da wohnen? Ich? Ja. Und das Zimmer wollen wir doch mal wieder beziehen. Ich habe das Gefühl, dass aus einer Dreizimmerwohnung eine Zweizimmerwohnung geworden ist. Du bist zu Gast in dem Zimmer deines Vaters und bist traurig. Hm. Du bist Gast in dem Zimmer deiner Mutter und bist wütend. Ja. Mit beiden Gefühlen, wenn du bei deiner Mutter bist, versuchst du, Familientherapie oder Paartherapie zu machen. Wenn du im Zimmer bei deinem Papa bist, versuchst du Paartherapie zu machen. Und je mehr du in diesen beiden Zimmern bist und hin und her pendelst oder dich in einem dieser Räume aufhältst, verweist das dritte Zimmer immer mehr. Und eigentlich könnte diese Familienwohnung schon aufkündigen und von einer Dreizimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung umziehen. Und dabei bist du gerade. Du ziehst heimlich mit deinem Vater aus, wenn es dann so sein muss, und bist gegen deine Mutter. Das heißt, du wirst wieder nicht deinen eigenen Raum beziehen. Ja. Und ich würde so gern, dass wir diesen dritten Raum wieder einräumen. Wie fühlt sich der an? Wie fühlt sich die 18-Jährige in diesem Raum? In dem Raum. Ich fühle mich so, als würde ich meinen Vater alleine und im Stich lassen. Und damit, ich fühle mich richtig scheiße dabei, weil er sich so ungewollt vorkommt. Also habe ich das Gefühl. Also damit würdest du sofort auch wieder diesen dritten Raum verlassen? Ja, weil ich da irgendwie. Ich will ihn nicht alleine lassen. Ich weiß auch nicht. Er ist so wichtig. Deswegen fällt mir das so schwer. Angenommen, du hättest noch Resterinnerung an dieses Kinderzimmer. Angenommen, du hättest noch Erinnerung, dass du einen eigenen Raum gehabt hast. Angenommen, du hättest diesen Raum für dich auch schon gestaltet. Es war mal ursprünglich eine Dreizimmerwohnung. Hm? Wen würdest du dann mit in deinen Raum einladen? In meinen Raum? Meine Schwester und meine drei besten Freundinnen. Ihr wärt zu fünft? Ja. Wow! Was gäb's zu essen? Zu essen. Kürbiskernbrötchen mit Pilzsoße. Wow! Was gäb's zu trinken? Kaffee. Was würde für eine Musik spielen? House, wahrscheinlich. Wer wäre so der Stimmungsmacher? Ich. Wow. Wer ließe sich am ehesten so mit von dieser Stimmung mitreißen? Also meine zwei von meinen drei Freundinnen. Also ihr würdet denn auf Haus letztendlich es krachen lassen? Ja. Richtig tanzen? Ja, natürlich. Oh, also so richtig krachen lassen. So, ja. Jetzt haben wir plötzlich wieder, also ihr zahlt ja die Miete für eine Dreizimmerwohnung, jetzt haben wir plötzlich dieses dritte Zimmer, hat wieder Gestalt angenommen. Es gibt Kürbiskernbrötchen mit Pilzsoße, es gibt Kaffee zu trinken und vielleicht gibt es Zucker oder Milch, je nachdem, wie jemand seinen Kaffee trinken möchte. Hausmusik ist reingeschmissen. Du gibst sozusagen, boah, du bist die Partymieze und zwei deiner drei Freundinnen lassen sich mitreißen und irgendwann werdet ihr auf den Tischen tanzen. Wie fühlt sich das für dich an? Gut. Auf jeden Fall. Gut. Jetzt müssen wir noch eine Rückfallversicherung irgendwie machen, weil jetzt kommt gleich der schwere Schritt. Du kriegst draußen den Krach deiner Eltern mit. Und trotzdem werde ich dich bitten, dass die Party bei dir weiterläuft. Ich sag's nur schon mal vorweg, weil die Stimme wird schon zarter. Wie kannst du dich zusätzlich absichern? Du hörst Musik, du spürst die Nähe deiner Schwester. Du bewegst dich im Kontakt mit deinen Freundinnen. Dein Raum ist erfüllt mit dem Geruch von Essen, von Kaffee, von Pilzsoße. Du bist sozusagen mit all deinen Sinnen in deinem Raum angekommen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Raum innerlich abzuschließen? Ich könnte sagen, das ist mein Raum und ihr habt euren eigenen Raum. Ganz genau. Und sie streiten sich draußen wieder. Und jetzt sage ich den einzigen klugen Satz. Alles andere versuche ich mit dir über diese Sinne spüren zu lassen. Den Krieg der Eltern wirst du aus deinem Stand nie begreifen können. Begreifen Paartherapeuten schon häufig nicht. Und die horchen professionell hin. Du horchst in Abhängigkeit und in einer Beziehung hin, die Kind und Eltern darstellt. Du wirst sie nie verstehen. Das ist jetzt der einzig kluge Satz. Und jetzt spielen wir weiter Hausmusik und die Party läuft. Du hast den Schlüssel in der Hand. Und draußen gibt es Krach zwischen Raum A und B. Was wirst du tun? Ich schließe ab. Ganz genau. Und jetzt kommt der nächste kluge Satz. Und spür dich nochmal mit deinen Freundinnen, auch wenn die Stimmung vielleicht im Moment kurz eingefroren ist. Aber eine deiner Freundinnen macht vielleicht die Mucke wieder lauter. Schenk nochmal Kaffee nach. Deine Schwester nimmt dich in den Arm. Jetzt sage ich dir noch einen klugen Satz. Deinen beiden Eltern ist nicht bewusst, wie weit du involviert bist. Die sind in einem Stressfilm. Aber in dem Augenblick, wo du dich rausziehst, verändert sich auch in ihrem Stressfilm was. Okay. So bist du Bestandteil eines Films. Bestandteil eines Stresses. Das Wort Film vielleicht streichen, einer Stresssituation. Und wenn du dich rausziehst, verändert sich automatisch etwas. Deine Mama kann sich vielleicht wieder angenommen fühlen von dir. Dein Papa kann aus seiner Ohnmacht aufwachen. Das alte Spiel ist vorbei. Das alte Stressspiel ist vorbei. Das war jetzt aber der zweite kluge Satz. Die Hausmusik spielt noch? Ja. Deine Freundinnen sind noch da? Ja. Ihr seid jetzt ein bisschen müde vom Tanzen? Ihr kuschelt euch irgendwo aufs Sofa? Mhm. Mit wem kuschelst du von deinen drei Freundinnen bzw. deiner Schwester am liebsten? Oh hey, eigentlich mit allen. Okay, ihr hockt zu fünft auf dem Bett? Ja. Und schaut, was ihr als nächstes von Haus spielt? Ja. Oder wechselt ihr die Musik? Wir wechseln die Musik zu... Auf was? Enya. Und was immer ich mir für dich wünschen mag, ist das, was du jetzt gespürt, gerochen, geschmeckt, gehört, gefühlt hast, das gehört in deinen Raum. Es war bislang alles besetzt von etwas anderem. Du spürtest Traurigkeit, du hörtest Hass. Alles das gehört nicht zu dir. Alles das, was du in deinem Raum gespürt hast, gehört zu dir. Okay. Traust du dich, in diesem Raum zu bleiben? Oder dich immer wieder in diesen Raum zu begeben? Ja. Und wenn für dich erstmal die erste Reaktion ist, die Tür abzusperren, dann habe ich ein gutes Gefühl. Okay. Brauchst du von mir eine Adresse? Oder wollen wir es erstmal so stehen lassen? Erstmal so stehen lassen. Du hörst die Sendung ab und zu? Ja. Dann wirst du mich auch ab und zu in diesen Raum einladen und wir werden beide gucken, ob die Tür zu ist, gegebenenfalls, okay? Okay. Okay, danke. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du wirst nicht immer deine Freundin zur Verfügung haben und nicht immer deine Schwester zur Verfügung haben, aber du hast die Möglichkeiten, über deine Sinne deinen Raum zu besitzen. Bislang hast du ihn jetzt oder in der letzten Krisenzeit hast du ihn von anderen besetzen lassen. Mhm. Schmeiß sie raus. Ja. Es ist dein Ohr, dein Geschmack, deine Haut, dein Herz. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51 089 51 851. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt sind Sie dran. Ja. Mein Anruf ist mehr oder weniger ein Hilferuf. Frau Lehmann, ich habe als Frau eine liebe Frau, eine liebe Mensch. Könnte mir eine andere gar nicht vorstellen. Wir sind viele, viele Jahre verheiratet, haben wir zwei Kinder und sind wir so eine tolle Familie. Aber meine Frau ist eine Mrs. Sie kann sich nicht organisieren und wir haben eine riesige Wohnung und wenn die Wohnung noch so riesig wäre, noch mal so groß wäre, würde so aussehen wie eine Katastrophe. ich versuche im Rahmen meine Möglichkeiten, also zu kochen, zu putzen, zu waschen, zu bügeln, wenn es sein muss und so weiter. Also das, was in meine Möglichkeit ist, habe ich versucht immer zu machen. Aber das wurde immer schlimmer und schlimmer. Meine Frau ist vom Beruf Lehrerin und das war schon in der Klasse so eine Katastrophe. Ich habe mehr Einläufe genommen, also und wollte sie helfen und ich würde sie gerne helfen und deswegen rufe ich an, was kann man mit so einem lieben Mensch eigentlich machen, damit sie geholfen wird. Seit wann hat das mit dem Messi-Dasein zugenommen? Oder war das immer schon? Ich muss Ihnen sagen, also, das ist schon lange hier natürlich, ja. Aber das hat peu à peu, da sich hier eingesammelt hat, das Ganze. Ich kann mit Papier nicht umgehen, Bücher, wir haben tausend von Büchern, also das ist furchtbar, ja. Aber ich sage mal, die letzten 15, 20 Jahre ungefähr, dass so schlimm geworden ist. Waren die Kinder da noch daheim? Ja, sie sind immer noch zu Hause. Also meine Tochter ist ja auch Lehrerin, aber die wohnt woanders. Und mein Sohn wohnt immer noch bei uns, mit uns zusammen. Wie alt ist der? 30. Ist er selbstständig? Ja. Also finanziert sich selber? Sozusagen, ja. Und Mama und Papa waschen, kochen und putzen die Füße? Ja, teilweise schon, ja. Mhm. Oder ich sag mal, ja, ja. Aber ihn genauso ist nicht unbedingt angenehm, also Sachen zu hören, wenn ich Meinungsverschiedenheiten also und meine Frau habe. Er zieht sich hier lieber zurück, anstatt da präsent zu sein und so weiter. Und er würde gerne, dass die Mutter da was eingreift und was machen würde. Aber darf ich Sie fragen? Bitte. Sie sind ja ein sehr liebevoller, sehr wertschätzender Mensch, der sehr respektvoll von seiner Familie spricht. Wie leben Sie dieses Respektvolle mit Ihrer Frau, wenn es jetzt nicht um das Messi-Dasein geht? Eigentlich ganz normal und so wie ich Ihnen bis jetzt auch gesagt habe. Was mir machen das, Sie? Mir tut es leid, zum Beispiel, wenn irgendwas ist, beispielsweise, ich sage Ihnen nur als Beispiel, sie nimmt ein Messer von der Schublade, benutzt und bleibt liegen, dann ein Glas bleibt liegen, dann es ist nicht die... Sie was machen, nicht, jetzt habe ich glaube ich verstanden, ja. Was machen Sie, ich möchte Ihnen einfach nochmal rückmelden, dieses Respektvolle höre ich raus. Wie leben Sie dieses Respektvolle mit Ihrer Frau, wenn es nicht um dieses Symptom Messi-Dasein geht? Was machen Sie so zu zweit? Ach, wir besprechen manches oder wir nehmen teil an kulturellen Ereignissen und so weiter. Wir machen schon viel zusammen. So ist was haben nicht. Sie letztens mit Ihrer Frau zu zweit gemacht? Wir waren in Berlin in der Oper. Wow. Wann war das? Ja, vor 14 Tagen, sowas, vor 3 Wochen. Was machen Sie, das finde ich ja nun schon mal klasse. Was machen Sie abends miteinander? Was machen Sie tagsüber miteinander? Was machen Sie am Wochenende im Alltagsleben miteinander? Und wir schieben das ganze große Messi-Problem einfach mal zur Seite. Wie leben Sie da wertschätzend mit Ihrer Frau? Ja, gut, Sie haben was angesprochen, das natürlich muss aus meiner Seite eine Rechtfertigung da sein. Ja, wir haben bis jetzt zwei meine Schwiegereltern, beide krank, beide demente, Inkontinenz und so weiter und sind von meiner Frau zum größten Teil auch sozusagen gepflegt worden. Ja? Ja. Jetzt ist meine Schwiegermutter verstorben, leider. Aber sie waren nur beschäftigt mit den Schwiegereltern sozusagen. Aber die Schwiegereltern sind seit 4 Jahren oder sowas, sage ich mal, so in dieser Situation, ja. Aber sie ist schon lange in diese Richtung, dass diese Organisation kann nicht in den Griff bekommen, sozusagen, ja. Ja, jeder von uns reagiert auf Verantwortung anders. Und ich weiß, dass von Messi-Klienten die Verantwortung auch so erlebt wird, dass sie mit viel Angst verbunden ist. Auch wenn die Realität, dass Demenz und abhängige Eltern verstorben sind, kann unsere innere Realität immer noch damit beschäftigt sein, die Angst auszuhalten, für andere verantwortlich zu sein. Ich würde Ihnen und Ihrer Frau sowieso dringend Psychotherapie empfehlen, auch eine Paartherapie, weil dieses Messi-Symptom so eine Gewichtigkeit bekommen hat, dass so eine angstfreien, also Berlin fand ich nun schon mal klasse, aber dass so ein Ehealltag, wo keine Angst die Rolle spielt, einfach zu erarbeiten wäre. Vielleicht hören wir noch, oder vielleicht entwickeln Sie noch was. Was tun Sie im Alltag als Paar, wo Sie sich freuen können, wo Angst ist eine Arbeitshypothese, Angst keine Rolle spielt. Wir sind oft eingeladen oder wir laden Leute ein. Also, was machen Sie mit Ihrer Frau gerne alleine? Alleine? Ja, wir besprechen über Politik oder über Kultur und so weiter, aber nicht ständig, weil dann jeder hat sein zu tun, ja, also ich koche jeden Tag 2-3 Mal am Tag und so, ja, es ist nicht so, dass jeder hat seine Aufgabe zu Hause. Was machen Sie gerne zusammen? Was bringt Ihnen Spaß? Ich würde da gerne mit dir meinetwegen so kulturelle Sachen immer zu. Habe ich verstanden. Was machen Sie gerne bislang zusammen? Nicht so viel. Aber das sind wichtige Fragen, weil es das Symptom vielleicht immer weiter zur Seite schiebt. Ja, das hat sich ein bisschen entfernt, das Ganze. Das scheint mir weil, auch so. Weil das tötet irgendwie verschiedene Sachen, die ich Ihnen nicht zu sagen brauche. Und das entfernt sich manches. Das ist das. Das spricht durch die Zeilen. Und wir haben jetzt genau das Problem, was ist Henne oder Ei? Ist das Messi-Symptom geworden, so groß geworden, weil Sie es beide zugelassen haben? Und wird es wieder kleiner, wenn Sie etwas anderes zulassen? Nein. Vielleicht. Nein. Wir wissen es nicht genau. Lange Zeit hier. Ich dachte, dass die gemacht worden sind, das oder jenes zu machen, sind nicht gemacht worden und trotzdem eine gewisse Harmonie war eine Selbstverständlichkeit. Und, weil sie respektvoll sind. Haben Sie jemals eine Therapie ins Auge gefasst? Haben wir versucht, aber sie hat nicht viel gebracht. Okay, wann war der therapeutische Versuch? Therapeutisch war eigentlich nicht unbedingt eine Therapie. Das waren zwei Fälle. Einmal habe ich mich bemüht, bei einem Psychologe hier bei uns zu aufsuchen. Und hat nicht viel gebracht. Im Gegenteil, das war. Und dann sie hat selber mit so einer Gruppe versucht. Aber die waren lauter kaputte Leute. Wenn jemand da gewesen wäre, der vielleicht ein bisschen anders gewesen wäre. Aber es gibt Selbsthilfegruppen und Sie rufen ja jetzt an und Sie merken auch, dass ich relativ penetrant immer schon mal auf was läuft, auf der Paarebene. Ich tue es auch aus dem Grund, um Sie ein bisschen dafür einzustimmen, dass es auch Selbsthilfegruppen gibt für Angehörige von Messis. Ja, aber Frau Lemmert, es ist nicht so, dass jetzt nicht mehr läuft, weil das oder jenes gestern oder vorgestern entstanden ist, also diese Messis-Angelegenheit. Es ist bei ihr immer so gewesen. Nur früher habe ich das nicht gemerkt oder nicht merken wollen, ja. Aber wäre doch da eine Chance, einen Neuanfang. Dürfen wir Ihnen denn eine Adresse empfehlen? Also ich möchte Ihnen gerne sagen, es gibt Selbsthilfegruppen für die Messis selber, es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige von Messis und ich würde Ihnen gerne eine therapeutische Adresse empfehlen, die ähnlich eklig fragt wie ich, aber vor allen Dingen auch nachschauen möchte, was passiert in einer Familie, wenn dieses Symptom so groß wird, dass kein Platz mehr ist? Und vor allen Dingen, wie sieht Paar und Familie aus, wenn das Symptom weiter weggeht? Und dafür würde ich Ihnen gerne eine Adresse empfehlen. Dürfen wir das? Sie dürfen. Ich muss Ihnen dazu sagen, vorher sagen, dass ich sogar nach München gefahren bin. Ja, war ich verabredet mit einer Dame in München, die Sie selbstverständlich kennen. Da wollten wir was unternehmen, therapeutisch gesehen so, ja, aber ist nicht zustande gekommen, weil beruflich konnte meine Frau nicht weg. Und von hier aus bis München, das wäre natürlich zu weit gewesen und konnten wir das nicht realisieren. Also Sie wären richtig motiviert und da höre ich wieder, das finde ich sehr schön, weil dieses Respektvolle Ihrer Frau und Ihrer Familie gegenüber hört sich immer wieder durch. Würde mir sehr angetan, wenn das ein bisschen Anlauf nehmen würde. Perfekt. Das heißt, ich darf Sie nach der Sendung anrufen oder wir rufen Sie nach der Sendung an und wir gucken nach einer Adresse? Ja, wunderbar. Dann danke ich Ihnen. Jetzt habe ich aber noch eine neugierige Frage. Ja. Ach, die will ich jetzt einfach noch. Ich habe noch eine. Ich darf sie stellen? Bitte. Haben Sie eine Richtung rausgespürt, in die ich gefragt habe? Das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Haben Sie beobachtet, dass ich eine Linie verfolge mit meinen Fragen? Ein bisschen schon, ja. Okay. Das wollte ich nur hören. Ja. Ich danke Ihnen für dieses Lachen. Wir melden uns nach der Sendung. Okay. Tschüss und danke. Ja, Dankeschön, ja. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Ich fange einfach mal an, oder? Ach, klar. Gut, jetzt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege das alles gut hin. Also, ich bin 20 Jahre alt und ich wohne noch mit meiner Familie im Haus. Mein Papa, der ist Opernsänger, und meine Mama, mit der habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das ist meine beste Freundin. Und ich rede mit ihr über alle meine Probleme und sie über alle ihre Probleme. Sie ist eine sehr, sehr starke Frau. Ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 15 Jahre alt, mit der habe ich auch ein gutes Verhältnis, und einen kleinen Bruder, der ist 7 Jahre alt. Und ich bin gerade in der Ausbildung, und jetzt komme ich zur, also das ist nur mal so ein Grundgerüst, und jetzt komme ich zur Problemschilderung. Und zwar, früher hat mein Papa meiner kompletten Familie körperliche Gewalt angetan. Und mit 12 Jahren bin ich dann zum Jugendamt, habe ich gedroht, zum Jugendamt zu gehen. Und dann hat es schlagartig aufgehört, diese körperliche Gewalt. Und dann schlug das um zur verbalen Gewalt. Und ich bin leider sehr verletzlich und ich bin wirklich sehr leicht zu treffen. Und es hat mir sehr viel Sorge bereitet. Und jetzt geht es ein bisschen besser, weil ich schon 20 Jahre alt bin, aber es ist immer noch schlimm. Und ich wollte dann das Verhältnis von meinem Vater und zu meiner Schwester beschreiben. Meine Schwester, die ist ja jünger und hat das alles beobachtet, was mit mir passiert ist früher. Und sie verachtet meinen Vater wirklich von ganzem Herzen. Und sie hat sich immer ihren Teil gedacht und redet jetzt nur das Nötigste mit ihm. Und ich möchte zum Beispiel beschreiben, wie mein Vater ihr bei einem Streit ins Gesicht gespuckt hat und ihr weinend zu Gesicht schüttet, wenn gerade einer dasteht. Und genau, er ist sehr, sehr unfreundlich. Aber buhlt gleichzeitig um ihre Aufmerksamkeit. Und er hat mal zu meiner Mutter gesagt, er würde sich hilflos fühlen, weil er sie nicht kontrollieren kann. Also dieser Kontrollaspekt ist sehr wichtig bei ihm. Dann gibt es noch meinen kleinen Bruder. Der ist ein sehr lautes, fröhliches Kind, aber er ist unkontrolliert jähzornig, genauso wie mein Vater das sein kann. Er sagt zum Beispiel zu meinem Papa, Idiot. Und das macht mir sehr große Sorgen, weil er eben sehr negativ beeinflusst wird und weil er ein sehr, sehr liebes Kind ist eigentlich. Er hat zum Beispiel mir mal gesagt, komm Mama, wir graben uns ein Loch, wo uns Papa nicht finden kann. Ich bin zutiefst berührt. Ja, ich möchte eigentlich jetzt zum Problem kommen, aber ich muss noch ein bisschen, ich weiß, ich beeile mich auch. Nee, nicht beeilen. Einfach mal kurz Luft holen. Ja. Erstmal der Berührung auch Raum geben. Ich bin zutiefst berührt, mit welcher Verantwortlichkeit, mit welcher hohen Verantwortlichkeit, ich sag jetzt auch wieder du, mit welcher hohen Verantwortlichkeit du für jeden deiner Familienmitglieder da bist, mit welcher fast überfordernden Verantwortlichkeit du versuchst, jedem gerecht zu werden. Es berührt mich tief. Mal gucken, wie wir da in Richtung Entlastung kommen. Jetzt bist du wieder dran. Okay. Jetzt komme ich zu meiner Mutter. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihr habe. Und sie schüttet mir immer ihr ganzes Herz aus. Jetzt ist Folgendes passiert, und es ist ein Knackpunkt, wie ich glaube. Und zwar, sie hat durch neu zugezogene Nachbarn, die ich auch sehr liebe, hat sie zu Gott gefunden. Und das ist für sie das Ende der Unterdrückung gewesen. Und das bedeutet im gleichen Zug, dass mein Vater die Kontrolle über sie verliert. Mein Vater, ich habe eben schon gesagt, ist sehr auf Kontrolle bedacht, dass er alles unter Kontrolle hat. Und das hat sie sozusagen aus dieser Kontrolle rausgezogen, aber die Probleme nur noch schlimmer gemacht. Aber sie tangiert es nicht mehr, weil sie auf einer anderen Ebene steht, dass sie nicht mehr berührt. Und aber wenn sie mit mir über diese Probleme spricht, das belastet mich wirklich sehr. Aber ich möchte auch für sie da sein und mit ihr darüber reden. Das wirklich größte Problem, was ich habe, ist, dass ich mit meinem Vater nicht reden kann. Über Probleme wird nicht geredet. Konflikte werden absolut totgeschwiegen, absolut. Und sie brechen dann aber immer wieder aus. Das ist dann so, wir haben einen Konflikt Und dann bin ich sehr, sehr wütend. Und dann nähert er sich so nach ein paar Tagen wieder an. Und ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich will eigentlich gar nicht mit ihm. Aber er zwingt mich sozusagen dazu, wieder nett zu ihm zu sein. Und ich verstehe nicht, warum ich immer wieder zu ihm zurückgehe. Also eigentlich, ich muss zwischendurch einfach mal kurz Luft holen. Eigentlich finde ich das ja genial, wie deine Eltern ihren Konflikt gelöst haben. Dem Vater ist ein noch stärkerer Vater gegenübergestellt worden und da kann nicht mehr kontrollieren. Also deine Eltern haben den Konflikt auf ihre Art und Weise schon mal genial gelöst. Also mein Papa hat aber einen sehr starken Konflikt. Ja. Der ist wütend. Ja, mein Gott, das kennt die Mama vielleicht schon lange. Die Frage ist für mich eher, wenn die ihre Lösung finden, dann mischen wir uns lieber erstmal nicht ein, weil die ist fast genial. Ich schließe mein Herz und meine Seele für jemanden auf, der ist stärker wie du. Finde ich genial. Mhm. Wenn die schon ihre Lösung finden, fände ich es doch mal sehr spannend. Wir denken über deine Lösung nach. Was über brauchst meine denn Lösung. Du? Ich möchte gerne, also ich habe, ich bin auch sehr nah bei Gott. Aber trotzdem funktioniert das noch nicht so richtig. Und ich würde gerne, mein Wunsch wäre, wie kann ich meinen Papa aufbrechen? Wie, weil ich liebe ihn sehr und er hat unglaublich gute Seiten, von denen ich jetzt sehr wenig geredet habe. Weil Mann, wenn deine Mama schon den lieben Gott braucht, um einen stärkeren Typen zu finden, wirst du scheitern. Also den Gedanken lassen wir mal gleich, dass du den Papa retten möchtest. Deine Mama hat sich ja schon Gott anvertraut, dass der das für sie richtet. Und dann willst du, kleine, eine 20-jährige Maus, das schaffen. Lass uns doch lieber gucken, was du brauchst. Ich brauche Harmonie. Ich brauche Harmonie so sehr. Ich weiß. Und damit wirst du ganz schön überfordert, meine Süße. Was brauchst du? Also, lass dich nochmal auf diesen schrägen Weg ein, wenn du Vertrauen genug für mich hast, zu sagen, deine ja. Eltern haben ihren Weg gefunden. Und der ist genial. Okay. Der passt. Schwierig anzunehmen. Deswegen wiederhole ich es. Mhm. Okay. Du musst dir vorstellen, dass der Papa versucht hat, Gott Vater zu spielen und jetzt hat deine Mutter wirklich Gott entdeckt. Mhm. Das ist ein geniales Spiel. Ja. Der zweite Satz, den ich dir mitgeben möchte, ist, dein Vater, der ja sowas Ähnliches wie Gottvater sein möchte, zu knacken, kannst du nur scheitern. Also ja. heißt der zweite Satz, ich schaff es nicht. Okay. Der dritte Satz, den ich dir mitgeben möchte, fast als ob ich hier aufhören würde, ich habe mir alles mitgeschrieben. Der dritte Satz, den ich dir mitgeben möchte, ist, was machen wir mit der Harmonie? Weißt du, dass man mit sich selber gut in Harmonie sein kann? Hast du das jemals ausprobiert, wie man mit sich selber in Harmonie kommt? Ich glaube, dass ich zu mir, ich hoffe, ich verstehe Sie richtig, also ich habe mit mir ein harmonisches Verhältnis und das Problem ist, dass ich bin wie ein Schwamm, was die Emotionen angeht. Ich nehme alles auf, was ich rundherum abspielt. Ich war jetzt gerade beim Skifahren und hinter mir war die Sonne. Und ich konnte meinem eigenen Schatten folgen, wie ich diesen Ablauf dieser Beinbewegung gemacht habe. Mhm. Und ich habe komplett die Natur, und die ist ja Natur, das ist ja Harmonie. Also ich habe komplett alles um mich herum vergessen, weil ich fasziniert war von der Harmonie meiner Beinbewegung. Mhm. Und ich würde so gerne mit dir oder ich würde dich gerne in diese Harmonie einladen, die du dir selber schenken kannst. Jetzt merke ich, unsere Zeit ist zu Ende. Rufst du mich nächsten Sonntag an nochmal? Das werde ich tun, ja. Und wir machen das mit der Harmonie? Okay, gut. 20.05 Uhr rufst du an, weil wir ja die Nummern vernichten. 20.05 Uhr. Und um 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Gut, ich bedanke mich recht herzlich. Ich danke dir. Dankeschön. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, euch eine gute Zeit. Nächsten Sonntag, 21.05 Uhr, ab 20.05 Uhr anrufen. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle. Und nach den Nachrichten geht's weiter mit dem Zündfunkgenerator. Das Thema heute, Überleben in der digitalen Spaßgesellschaft. Kostenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Es ist 22 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Andreas Derschall.